Das 12. Seminar über aztektonische Schönheit fand am 10. Mai im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche des Bauwesens wie Entwurf, Bauarbeit und Kontrolle und der Bereiche für Wissenschaft und Bildung sowie die Teilnehmer des 17. Aztekturfestivals 21. Mai. Die Redner erläuterten die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-un um die Einleitung einer großen Blütezeit des Baus und die Erfolge und Erfahrungen aus der Errichtung der Bauwerke, in denen sich die Idee über die Priorität der Volksmassen widerspiegelt. Erörtert wurden die theoretischen und praktischen Fragen bei der konsequenten Durchsetzung der eigenständigen Idee und Theorie der Partei über Architektur und ihre Baupolitik.